Freiheit Niemandsland, 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Vous écoutez Niemandsland, une voix libre dans un monde qui ne l'est pas tellement, sur Contrabanda FM 91.4 Barcelone. Vive la liberté, l'égalité et la fraternité dans les ondes. Bonjour, guten Morgen, bon dia. Hier ist wieder Niemandsland, hier ist wieder 91.4 FM Contrabanda. Es ist Samstag. Genauer gesagt, der 1. Dezember, der 1. Advent. Ich weiß nicht, ob ihr daheim in den Stuben schon die Adventskränze brennen habt, die Adventslichter angemacht, Freundinnen und Freunde eines alternativen Radios. Wir senden jetzt 2 Stunden direkt von hier, von der Plaza Real, aus dem Herzen Barcelonas, auch live im Internet unter www.niemandsland.contrabanda.org. Niemandsland und Contrabanda sind ein freies Radio. Wir machen ein freies Kommunikationsmedium. Wir machen ein anderes Radio. Wir bringen eine andere Musik. Wir sorgen für klare Worte und gute Töne. Wir zeigen Hintergründe. Wir mischen die Sprachen. Dass Gott sein zweites Auge öffnet. Er hat es noch nicht geöffnet. Nein. Glaubt ihr, dass er es je tun wird? Ja, eines Tages. Wenn dieser Tag kommt, dann muss ich von hier fort. Wohin geht ihr dann? Fans werden vielleicht diese Szene erkannt haben. Siehst du den Stern da oben? Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein. Den Kleinen da, unter den 3 Geschwistern. Die Erde, auf der ich geboren bin, befindet sich ganz in der Nähe dieses Sterns. Für mich eine der absolut schönsten Science-Fiction-Geschichten, die ich jemals gelesen habe. Oh, ich glaube ich immer. Zum Tode von Boris Strugatsky. Warum hast du solche Angst? Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein, ist ein Film von 1989 unter der Regie von Peter Fleischmann. Eine Koproduktion zwischen der damaligen BRD, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und der Sowjetunion. Die Verfilmung des gleichnamigen Science-Fiction-Romans der russischen Gebrüder Strugatsky. Dieser Film zeigt die Schwierigkeiten von abgeklärten Zukunftsmenschen bei der Beobachtung und geheimen Untersuchung einer rückständigen, wilden menschlichen Gesellschaft. Die Beobachter werden beeinflusst, von den Beobachteten werden selbst wieder von wilden Gefühlen aufgewühlt. Schon lange nicht mehr. Doch auch sie werden beobachtet. Eine zwar nicht gerade perfekte, aber respektable Umsetzung eines anspruchsvollen Was-wäre-wenn-Themas. Wie gesagt, der Film ist von 89. Es war ein damaliger Versuch im Rahmen der damaligen filmischen und vielleicht auch, sagen wir mal, intellektuellen Möglichkeiten, einen guten Film über diesen Roman zu machen. Warum wir diese Szene heute bringen, liegt auf der Hand. Boris Strugatsky ist vor 10 Tagen gestorben. Einer der herausragenden russischen Science-Fiction-Autoren, Boris Strugatsky, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Dies teilte seine Stiftung am Montag vergangener Woche auf ihrer Webseite mit. Strugatsky war zusammen mit seinem älteren Bruder Arkadi, der lebte von 1925 bis 1991, einer der ersten Science-Fiction-Autoren der Sowjetunion. Ihr Vater gehörte zur alten Garde der Bolschewiki, war General der Roten Armee im Bürgerkrieg und wurde unter Stalin aus der Partei ausgeschlossen. Er starb 1942, als er während der Blockade Leningrads durch die Deutschen mit Arkadi über den vereisten Ladogasee flüchtete. Boris war mit seiner Mutter in der Stadt geblieben. Die Brüder Strugatsky schrieben ihre Romane und Erzählungen gemeinsam, mischten das traditionelle russische Märchen mit einer Art psychologisch ausgerichteten Fantastik, die sich nicht so sehr für zukünftige Technik interessierte. Der schönste Titel war »Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein« von 1964 über den Konflikt zwischen mittelalterlicher Barbarei und utopischem Pazifismus im dritten Jahrtausend. Allgemein haben ihre Werke einen sehr philosophischen Zug, der mit teilweise ironischen Allegorien auf die sowjetische Gesellschaft einhergeht. Im Westen am bekanntesten wurde ihr mehrfach zensierter Roman »Picknick am Wegesrand« von 1971, der dem Regisseur Andrzej Tarkowski als Vorlage zum Film »Stalker« von 1979, Produktionsland UdSSR, diente. Die Gesamtauflage ihrer Bücher sprengt die 50-Millionen-Grenze locker. Sie wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Ihnen zu Ehren wurde 1977 ein neu entdeckter Asteroid mit dem Namen Strugatskia versehen. Nach dem Tod seines Bruders veröffentlichte Boris Strugatsky noch 2 weitere Bücher. Im postsowjetischen Russland äußerte er sich regelmäßig zu politischen Themen und kritisierte die Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin als Rückkehr in die Stagnationsphase der späten Sowjetunion. Mit dem inhaftierten ehemaligen Ölmagnaten und Putin-Kritiker Michail Khodorkovsky führte er einen sehr langen Briefwechsel, der später veröffentlicht wurde. Noch vor kurzem unterschrieb Strugatsky Petitionen, in denen die Freilassung der inhaftierten Mitglieder der Punk-Band Pussy Riot und anderer Oppositioneller gefordert wurde. Gib mir mal eine Außenkamera auf A47. Das haben wir gleich. Umschalten. Automatik. Automatik läuft. So leicht wird er uns nicht los. Wie hast du das jetzt gemacht? Wärmefotografie. Je stärker er sich erhitzt, desto besser sehen wir ihn. Ihr seid ja eine Bande von ganz miesen Typen. Anka, beruhige dich. Anka? Was hat sie denn? Lasst sie. Sie ist völlig übermüdet. Es ist besser, sie ruht sich aus. Warum hat sie geweint? Sie macht sich Sorgen um Anton. Er wird immer mehr zu einem der ihren. Er ist jetzt zu allem fähig. Wir haben gelernt, unsere Emotionen zu beherrschen. Irgendwie scheint das nicht mehr zu funktionieren. Niemand kann auf die Dauer Bilder sehen von Leuten, die blutiges Fleisch essen und die sich gegenseitig umbringen, ohne dass er beeinflusst wird. Das würde bedeuten, dass nicht nur Anton sich verändert, sondern auch wir uns hier im Raumschiff. Eine bizarre Theorie, nur weil jemand geweint hat. Vielleicht werden wir hier oben auch bald ein Schwein braten. Aber das ist doch Blödsinn. Anka hat geweint. In all den Jahren hier ist so etwas nie geschehen. Weil hier etwas vor sich geht, das für uns nicht nachvollziehbar ist. Deshalb hat sie geweint. Eine der interessantesten Szenen in diesem Roman haben wir gerade gehört, beziehungsweise erlebt, ich hier am Bildschirm. Das ist die Szene, wo der Beobachter, feststellen, dass sie selber alle Emotionen haben und wo sie Angst haben, dass diese Emotionen dieser wilden Barbaren auf dem Planeten auf sie übergreifen. Während Anton mit seiner Geliebten, das ist ein junges Mädchen, ein junges eingeborenes Mädchen, sagen wir mal, des Planeten im Bett liegt und Liebe macht, beobachten die Beobachter sie mit einer Wärmekamera. Eine sehr eindrucksvolle Szene. We'll be right back. Heute im Studio auch Victoria. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Wie geht's? Gut geht's mir, danke. Wie hast du denn den Kälteeinbruch verkraftet, über den ganz Katalonien im Moment stöhnt? Ja, ich spüre schon wieder so ein leichtes Kratzen im Hals, aber gut, ich will mich nicht beschweren. Ich stand gerade unten in der Sonne und das war schön. Das Die Sonne hat dich gewärmt. Genau, es war wirklich, ich finde es morgens immer ganz toll hier an der Plaza Real, wenn die Restaurantbesitzer anfangen, die Terrassen aufzubauen und es ist ein ganz tolles Licht. Ich habe auch gerade noch ein Foto gemacht, um das in Erinnerung zu behalten. Weil wenn ich mir vorstelle, dass jetzt gerade in Deutschland schon der richtige Kälteeinbruch stattfindet, also wirklich mit 30 cm Schnee und Verkehrschaos, ich finde, da können wir uns nicht beschweren hier. Sehr schöne Atmosphäre morgens, wenn ich Richtung Plaza Real zum Studio spaziere. Da sieht man die Stadt noch ein bisschen in Reinkultur. Das heißt, die Touristenshops sind noch zum größten Teil alle geschlossen. Die Straßen sind noch leer und man sieht die Stadt noch so, wie sie vielleicht einmal war. Ohne die ganzen Embleme der internationalen Shopping-Mall-Symbole wie Starbucks-Café und solche Sachen. Die haben natürlich schon auf an der Via Laietana. Aber insgesamt zeigt die Stadt ihr eigentlich altes, ein bisschen mittelalterliches Gesicht hier im Zentrum. Ja, das stimmt. Das ist eine sehr schöne Atmosphäre. Und was ich ganz interessant finde, mein Weg führt ja morgens über die Ramblas hierher und da ist interessant, die Leute zu sehen. Also die ersten Touristen, die sich früh morgens schon aus dem Bett gequält haben, um auch nicht zu verpassen. Und dann natürlich die, die gerade erst nach Hause kommen von einer durchzechten Nacht. Da gibt's auch einige, ja, ja. Ja. Gut, schöne Stimmung samstags morgens hier in Barcelona. Das letzte Wochenende war ja ein bisschen aufgewühlt und dramatisch auch, hochdramatisch. Es war der Wahlsonntag, den werden wir nachher ausgiebig kommentieren, wenn unser Freund Werner hier eintreffen wird. Bis dahin habe ich ein Lied mitgebracht, das wollte ich eigentlich letzte Woche spielen, aber ich spiele es heute. Der 1. Dezember morgen und der November ist eigentlich vorbei, aber ich habe noch ein Novemberlied im Petto. Schnitt Palme, Einmal einen schönen Gruß an alle diejenigen, die sich jetzt erst zugeschaltet haben. Ihr hört live Niemandsland hier von der Plaza Real 91.4 FM. Eine neue Sendung bei Contrabanda. Listeners from Niemands Land, my name is Dan and I'm from Ireland. Conisatatu agus gairi am borherlash. That means in Gaelic, how are you and may the road rise against you. Slán agus gorv mahagit. Wie geht's denn? Guten Morgen, Bonner. Es geht so. Ganz gut eigentlich. Nur sehr kalt ist es geworden. Und das in meinem Alter stört einen dann doch, wo man doch im Alter lieber in der Sonne sitzt, ein Pfeifchen raucht, den Tauben zuguckt oder auch den Obras, die Kräne, wie sie arbeiten und schaffen, am Samstagnachmittag dann Domino spielen und so. So stellt man sich das eigentlich vor, einen ruhigen Lebensabend, aber jetzt wird's kalt und du musst wieder leiden und leiden und leiden. Ja, und Renten kriegst du auch gekürzt, ne? Richtig. War ja die Top-Meldung heute, Renten werden gekürzt, wieder alle Versprechungen, wieder alle Wahlpropaganda, die die rechte Regierung von der PP hier gemacht hat, gibt's einen Rentenschnitt nach dem Motto, bluten müsst ihr, ihr alten Hunde. Schwein ist Schwein und Pick muss Putt. Wir werden sie dran kriegen, diese Typen. Thanks, Sonja. Es muss hier einen Weg nach draußen geben, denn da zum Dieb? Es ist alles so konfus hier, jeder Tag ein Hieb. Business-Leute trinken meinen Wein, pflügen meine Erde. Keiner von den Deppen weiß, was alles wirklich wert ist. Kein Grund, sich aufzuregen, tröstet der Dieb und nickt. Es sind hier viele unter uns, die sehen, das Leben ist ein fauler Trick. Aber du und ich, wir sind da drüber, wir werden das nicht tragen. Lieber keine falschen Worte, weil die Stunde hat geschlagen. Und rund um den Wachturm sieht die Prinzessin zu. Ich hab nur diese Holzgitarre, drei Akkorde, was die Wahrheit ist. Ich hab nur diese Holzgitarre, was macht ihr aus dem Rest? Was macht ihr aus dem Rest? Was macht ihr aus dem Rest? Was macht ihr aus dem Rest? Kommen wir zu einem der Hauptthemen im heutigen Niemandsland. Kommen wir zum Thema Katalonienwahl. Letzten Sonntag wurde hier in Katalonien gewählt. Es ging um die Abspaltung Kataloniens von Spanien. Das war zumindest eine Idee von einem sehr intelligenten Mann. Der hat sich gedacht, wenn ich alle diese 1,8 Millionen Demonstranten, die zum Unabhängigkeitsfeiertag vom 11. September demonstriert haben und die Straßen Barcelonas überflutet haben, wenn ich die alle als Wähler gewinne, dann werde ich eine Riesenmehrheit haben und kann dann mein ehrgeiziges Privatisierungsprogramm ohne große Probleme durchziehen. Das war die Grundidee. Sie wollten die Unabhängigkeit Kataloniens, mussten aber bei der Regionalwahl unerwartet drastische Stimmeneinbußen hinnehmen. Die Rede ist von den Rechtsnationalisten hier in Katalonien. Die haben zwar auch künftig die meisten Sitze im Parlament hier in Barcelona, im Regionalparlament, in der sogenannten Generalitat, aber von der angestrebten absoluten Mehrheit sind sie absolut weit entfernt. Am Montagmorgen dann überall lange Gesichter oder klammheimliche Freude, diebische Freude. Die Situation ist nun so, dass die Regierung alleine gar nicht richtig mehr regieren kann, was sie vorher konnte. Auf Deutsch gibt es eine Redewendung, die heißt, die Karre gegen die Wand fahren. Das ist nun passiert. Arturo Mas hat die Karre gegen die Wand gefahren. Er sah sich schon vor einem Triumph, aber für den katalanischen Regierungschef Artur Mas wurden die vorgezogenen Regionalwahlen, die er selber vorgezogen hat, sagen wir mal so, im Nordosten Spanien, zu einem deutlichen Dämpfer. Nach Auszählung fast aller Stimmen konnte seine nationalistische CiU, so heißt die Partei, zwar ihre Mehrheit behaupten, verlor aber deutlich. Sie kommt voraussichtlich nur noch auf 50 Sitze im 135 Abgeordneten zählenden Parlament. Bisher hatte sie 62 Mandate. Was sagst du dazu, Werner, zu dieser doch deutlichen Niederlage? Niederlage relativ. Ja, fällt schwerer, was dazu zu sagen. Das verschlägt einem ja fast die Sprache. Nee, also tatsächlich hat er die Wahlen vorgezogen und zwar schon nach nur zwei Jahren Regierungszeit. Plötzlich werden neue Wahlen angesetzt und jeder fragt sich natürlich, warum macht er das? Ja, und also dahinter steckt eben absolute Mehrheit, wollte er haben mit dieser Idee, da dieses Unabhängigkeitspferd aufzuzäumen und mal sehen, wie viele Leute da hinterherlaufen. Und das hat nicht geklappt. Also ich weiß auch nicht, ob man sagen kann, sie wollten, also diese Partei und der Mas, sie wollten die Unabhängigkeit, weil, also das glaube ich erstmal gar nicht, also mindestens nicht die Gesamtheit von dieser Partei, ne? Also möglicherweise auch er selber will das gar nicht, er will das nur benutzen als Vehikel, um eben auf Stimmenfang zu gehen, ne? Ja, und sonst lässt mich die Sache also relativ kalt, ne? Habe ich ja schon öfter gesagt, mir ist es völlig egal, ob mir es schlecht geht, weil mich ein katalanischer Politiker aussaugt oder ein spanischer Politiker oder ob die korrupten Typen Katalanen sind oder irgendwo aus Spanien kommen. Das Resultat ist immer das gleiche für uns. Also deshalb ist mir das relativ wurscht. Ja, unter dem Gesichtspunkt ist es wirklich mehr als Wurst. Unter dem Gesichtspunkt ist es schon Blutwurst. Wer da prügelt. Was mich wundert ist, wie wenig die Leute die brutale Repression während der Wahlkampfzeit thematisiert haben. Die offiziellen Medien, die verschweigen das natürlich oder reden es klein. Es gab ja auch die Demonstration mit dem Auge. Einer jungen Frau wurde ein Auge ausgeschossen von der autonomen katalanischen Polizei während der großen Demonstration am Generalstreikstag am 14. November. Das war eigentlich eine unglaubliche, brutale Geschichte. Die Polizei streitet nach wie vor wider besseren Wissens und gegen alle, sagen wir mal, Augenscheinlichkeit, gegen alle Evidenz, streitet die Polizei ab, dass überhaupt Gummikugeln benutzt wurden. Es gibt aber Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte Zeugen, es gibt Fotos, es gibt Filme, es gibt Bilder. Trotzdem streiten diese Herrschaften das ab. Und das autoritäre Regime des Herrn Artur Mas, diese brutalen Polizeieinsätze, hat er und seine Kleinminister zu verantworten. Das ist ein Gesicht, das sie gezeigt haben kurz vor der Wahl. Ein wenige Tage vor der Wahl haben sie dieses Gesicht gezeigt, dass sie notfalls auf Kinder, auf Frauen, auf Unbeteiligte, auf Menschen, die auf der Straße gehen, einprügeln lassen von ihren uniformierten Schlägern. Und das hat ihm wahrscheinlich auch eine Menge Stimmen gekostet. Es gab eine ganz kleine Partei, die eigentlich gar keine Partei ist, die sogenannte CUP. Das ist eine Wählerinitiative von jungen, beziehungsweise nicht mehr so jungen, aber von, wie das hier so genannt wird, Antisystema-Leuten. Das sind junge Leute, die sind gegen das System, die sind eigentlich auch gegen diese Art von Politik zu machen, haben aber trotzdem, ich glaube, über 150.000 Stimmen zusammenbekommen für ihre Liste. Und das war schon ein Achtungserfolg für diese jungen Leute. Ja, werden jetzt 3 Abgeordnete haben im Parlament, ne? Und das ist natürlich erstmal schön, ja. Und ich hoffe, da werden sich dann ein bisschen lustigere Szenen und interessantere Szenen abspielen im Parlament als die letzten Jahre, wenn die dann, wie Lenin damals gesagt hat, wir müssen das Parlament als Tribüne für die Propaganda benutzen, wenn die das versuchen und machen werden. Also von daher ist es natürlich nicht so schlecht, ne? Obwohl die also ja irgendwas über 100.000 Stimmen gekriegt haben, ist ja immerhin schon was, ja. Und aber was du erzählt hast, diese Brutalität von der Polizei, das wäre ja nur wieder ein weiteres Beispiel dafür, ja. Jetzt ist es die katalanische autonome Polizei und viele von diesen Unabhängigkeitsfans waren ja dafür schon vor Jahren und es gibt's auch jetzt schon seit Jahren, eine eigene Polizei zu haben und waren ganz begeistert, ne, dass wir nicht mehr leiden müssen unter den Bullen von der Policía Nacional, die von der Zentralregierung abhängig sind. Aber jetzt stellt sich raus, ne, die hauen eben genauso brutal rein wie die anderen. Und das letzte Beispiel war jetzt eben, haben bei der Demonstration anschließend einen Generalstreik vom 14. November, ne, wo eine Frau, 42 Jahre alt, ein Auge ausgeschossen wurde. Und tatsächlich, also der Innenminister, der Polizeiminister Philipp Putsch, ne, behauptet nach wie vor, dass an diesem Tag nicht mit Gummi geschossen wurde. Solche Politiker haben wir halt. Und ja, wie geht es weiter? Ja? Der Widerstand wird wachsen, notwendigerweise, weil die Politik so weitergeht. Die Politik, die wird für die Reichen und die Besitzenden gemacht wird, und die Leute unten in der Gesellschaft werden immer ärmer, immer ärmer. Und es wird zur Explosion kommen, der Widerstand wird größer. Und dann muss man eben heute schon zuerst mal die Polizei und ein bisschen später dann wahrscheinlich das Militär präparieren für die nähere Zukunft. Deutschland schon geschehen. Das Parlament hat Einsätze der Bundeswehr im Inneren des Landes, nicht nur bei Katastrophen, sondern auch bei sogenannten sozialen Gefahren, genehmigt. Und das ist eigentlich unglaublich. Ein Verfassungsbruch. Und gegen diesen Verfassungsbruch wird im Moment noch geklagt. Das heißt, die Herrschaften bereiten sich vor, notfalls auch bewaffnete Soldaten gegen die Bevölkerung einzusetzen, wenn die ihre unglaublichen Kürzungen und Ausplünderungen nicht mehr so einfach hinnimmt und schluckt. Und vielleicht sogar mal zur Tat schreitet, in ein Ministerium reingeht und die Herren mal an der Krawatte packt und sagt, gut, wir gehen jetzt mal zu deinem Bankkonto, gucken mal, was du da drauf hast. Wir gehen mal an deinen Computer, gucken da mal rein. Wo hast du denn noch Konten versteckt unter dem Namen deiner Ehefrau oder deines Onkels oder deines Opas? Und dann fahren wir mal gemeinsam mit deinem Privathubschrauber nach Luxemburg oder nach Liechtenstein, besuchen mal den Herrn Mürzi oder Fürzi und gucken mal in dein Bankentli rein und gucken mal, wie viel Millionen du da hast. Und dann zählen wir die mal, die lassen wir uns mal bar auszahlen. Bringen die dann zur Staatsanwaltschaft und lassen die einziehen. Das war jetzt eine kleine Utopie von mir. Ich habe mich jetzt hinreißen lassen in einem kleinen verträumten Gedankenstrom. Aber das wäre zum Beispiel die Aufgabe der Justiz, so etwas zu machen. Die Aufgabe der Justiz, die wir auch gewählt haben. Was passiert aber? Die Justiz wird privatisiert. Die Justiz wird praktisch von einer rechten Partei hier in Spanien besonders deutlich privatisiert für ihre in der Verfassung garantierten Aufgaben sollen die Bürger auf einmal zahlen. Eine junge Frau wird geschlagen von ihrem Peiniger, das heißt ja manchmal Pareja Sentimental. Die wird geprügelt, geschlagen, demütigt, will den anzeigen und muss erstmal 200 Euro abdrücken. Sonst nimmt keine Polizeistation und kein Richter diese Anzeige entgegen. Jetzt heißt es zwar, ja, die werden davon ausgenommen, die Frauen, die da besonders leiden, aber die müssen das erstmal beweisen, dass sie leiden. Die Frau, die erstmal hingeht, muss erstmal beweisen, dass sie davon ausgenommen werden kann. Solche Geschichten erleben wir im Moment hier in Spanien. Das ist nicht nur Mittelalter, das ist Vormittelalter. Vereint, denn es muss uns doch gelingen, dass die Sonne schön die nächsten Wahl. Die Nationalhymne der damaligen, ehemaligen, früheren DDR hier mit einer punkrockigen Version von mir. Wer war die Sängerin? Mia, M-I-A. Nicht Martha Honecker. Martha Honecker. Ja, ich meine, da kann man heute so ein bisschen lächeln darüber. Obwohl der Text, weil man natürlich jetzt die Geschichte der DDR kennt, aber der Text als solcher ist ja gar nicht so dumm. Ne? Wenn wir es nur schaffen würden, gleich auch über die westdeutsche Nationalhymne zu lächeln, ne? Das wäre doch ein Schritt vorwärts. Naja, ein Freund von mir hat einmal auf der Bühne die westdeutsche Nationalhymne gefurzt. Das war ja auch schon ein Skandal. Die Staatsanwaltschaft schritt ein. Das war natürlich keine richtigen Fürze, sondern diese Achselfürze. Ah. Man hält sich also die Hand unter die Achselhöhe. Man muss sich erstmal den Oberkörper entblößen. Hätte ich auch gesagt, wenn mich der Staatsanwalt. Victoria, ich weiß nicht, ob du das kennst. Die Achselhöhlenfürze. Ach so, ja, klar, das kenne ich. Achselhöhlenfürze. Und dann wird dazu gestampft und die Melodie wird mitgesummt. Ne? Ich habe das, wo ich noch ein bisschen kleiner war, mit meinem Bruder zusammen immer geübt. Also verschiedene Art und Weise zu furzen mit irgendwelchen Körperteilen. Und ich erinnere mich nicht mehr genau, aber ich glaube, wir haben es geschafft aus 7, 8 oder 9 verschiedenen Möglichkeiten. Kniekehle zum Beispiel auch. Und mit das den muss Ohren. Aber jetzt nicht jetzt sein, Werner, bitte. Wale. Wir haben hier Damen im Studio. Ja, meine Damen und Herren, Sie werden fragen, warum machen Menschen sowas? Warum tun Menschen sowas? Das ist doch respektlos. Und ich glaube, darum geht es auch. Es geht darum zu zeigen, dass eine Hymne oder eine Fahne oder ein Symbol einer Nation eben einfach nur ein Stück Gewebe ist, ein Stück Stoff, in dem Herrschaften, und mit Herrschaften meine ich wirklich Herrschaften, die uns regieren, eine Art Fetischcharakter hinein projizieren, an den die Menschen glauben müssen und sie müssen sich dann verbeugen. Ich sag nochmal, es ist wie der Gesslerhut. Jeder muss sich vor diesem Hut verbeugen und bekundet damit seine Untertänigkeit. Und darum geht's eigentlich. Wir sollen alle Untertanen sein, einer höheren Gewalt, die über uns verfügt und bestimmt. Und das ist der Sinn auch von Hymnen, von Fahnen, von nationalen Symbolen. Und wer da nicht mitmacht, der ist eigentlich verdächtig und ja, kriegt auch mal einen Gummiknüppel auf den Kopf oder wird mal eingesperrt. Und selbst wenn es nicht darum geht, jetzt dem Staat oder der Obrigkeit gegenüber Gehorsam zu bezeugen, du kannst auch aus ganz anderen Gründen oder aus gar keinen Gründen was abkriegen. Da gab es diesen Fall ebenfalls von unserer katalanischen Polizei, wo 4 von diesen Polizisten verurteilt wurden. Also das ist schon mal überraschend, ne? Einen Polizisten anzuzeigen, das ist schon mal fast ein Ding der Unmöglichkeit, aber dann schaffst du es und du kriegst deine Anzeige los und dann gibt's sogar noch einen Richter, der sagt, ja, okay, da müssen wir ein Verfahren machen. Und dann werden also 4 von diesen Polizisten entlarvt, Richter stellt fest, sie haben gefoltert. Jetzt, wen haben sie gefoltert? Einen Menschen, den sie festgenommen haben, einen Rumänen, sie haben ihn geschlagen, verletzt, gefoltert, bedroht, eine Pistole in den Mund gesteckt, ja, und damit gedroht, dass sie abdrücken. Ja, nun ist der Zufall, dass diese Person nicht wie alle Rumänen natürlich nur stehlen, ja, sondern der war zwar Rumäne, aber der wurde verwechselt, ne, von den Polizisten. Der war total unschuldig. Ne? Okay, und jetzt kommt's also. Das ist die allergrößte Überraschung dazu, dass sofort die Polizisten tatsächlich verurteilt werden. Ich weiß nicht mehr genau. Zuerst zu 6 Jahren oder zu 4 Jahren. Und dann wird natürlich Berufung eingelegt und dann wird es runtergesetzt um 2 Jahre. Aber dann sagt das Gericht, also das müsst ihr jetzt absitzen. Das ist das Urteil. Was passiert? Die Regierung, unsere PP-Regierung in Madrid, begnadigt diese Leute. Und ohne jedes Argument. Ne? Das Gerichtsurteil ist gültig und sie begnadigt die Leute. Dann interveniert Tribunal Superior, also dieser oberste Gerichtshof, und erklärt die Begnadigung für nicht korrekt und besteht also darauf, dass die in Knast gehen. Was passiert jetzt? Die Regierung, sie begnadigt die zum zweiten Mal. Ja? Also das kommt dazu. Ja? Diese Typen, diese Folterer, diese brutalen Schläger, die bei jeder Demonstration auch ihre eigenen Provokateure damit dabei haben, die permanent systematisch ohne Identifizierung rumlaufen, obwohl sie eigentlich verpflichtet sind, ihre Kennnummer öffentlich zu tragen. Niemals wird es gemacht. Immer werden sie von ihren Vorgesetzten abgedeckt. Also dafür kann man natürlich auch schon was abkriegen. Ne? Nicht nur dafür, wenn du nicht stramm stehst vor der Nationalfahne. Man kommt nicht wieder rein. Traurig ist es auf der Welt, es müsste anders sein. Aus Kuchen werden die Berge, Milch fließt durch den Fluss. Der Löwe liegt beim Lamm und ich allein werd tausend Mann. Aus Kuchen werden die Berge, Milch fließt durch den Fluss. Der Löwe liegt beim Lamm und ich allein werd tausend Mann. Verständnis alles bis hier jeden Tag. Ein Irrtum führt zum anderen, erklärt der Diplomat. Niemand hat's gerollt und doch kam's so, wie es kam. Und wenn ich nicht alleine wär, dann wär's nicht so einsam. Aus Kuchen werden die Berge, Milch fließt durch den Fluss. Der Löwe liegt beim Lamm und ich allein wär tausendmal. Aus Kuchen werden die Berge, Milch fließt durch den Fluss, der Löwe liegt beim Lamm und ich allein werd tausendmal. Scheu, oh je, und ganz besonders meins. Arme Junge, armes Mädchen, alle sind allein. Halb so schwer, das sagen sie, ist das Leid, das man teilt. Ach, wär ich doch nur tausend Mann, dann wär's so gut wie keins. Aus Kuchen werden die Berge, Milch fließt durch den Fluss. Der Löwe liegt beim Lamm und ich allein werd tausendmal. Aus Kuchen werden die Berge, Milch fließt durch den Fluss. Der Löwe liegt beim Lamm und ich allein werd tausendmal. Ja, es gibt so eine Karikatur über Deutschland, die wird manchmal auch gepflegt in so alten BBC-Filmen. Der Deutsche trägt Lederhose, das deutsche Mädel ist drall, blond, serviert dicke Würste, hat auch dicke Oberarme und es wird da Bier gekippt. Dann gibt es überall Bierzelte, in ganz Deutschland stehen Bierzelte und an den Straßenecken stehen überall so fiese Männer in so Ledermänteln, in so langen Ledermänteln mit einem ganz verkniffenen Gesicht und beobachten jeden, der vorbeikommt. Das ist Deutschland. Ist das heute noch so? Ist Deutschland so? Victoria, Entschuldigung, ist das ein Nazi-Deutschland noch? Ja, das ist das, was Tuvia Tenenbaum sagt, der jüdische Theatermacher, der in New York lebt. Er hat vor 2 Jahren eine Reise durch Deutschland gemacht, war auch auf dem Oktoberfest und ja, hat sich Deutschland quasi von allen Seiten angeschaut, wollte sein Buch veröffentlichen und zwar unter dem Titel Ich bin Deutschland. Das war der ursprüngliche Buchtitel, der dann aber zu Allein unter Deutschen geändert wurde. Ich bin Deutschland hatte der Verlag Rowohlt für April 2011 als Spitzentitel angekündigt. Doch dieses Buch ist nie erschienen. Der Vertrag wurde aufgelöst und der Rowohlt Verlag bestand darauf, die krassesten Beispiele für deutschen Antisemitismus zu entfernen. Ja, somit kam es sogar zu einem Streit, der auch unter Anwälten geführt wurde. Und der Tuvia Tenenbaum wurde als jüdischer Hysteriker bezeichnet, beschimpft, wie er sagt. Ja, und dann lief es darauf hinaus, dass der Verlag Suhrkamp das Buch verlegt. Und dieses Buch erscheint am 10. Dezember, wie gesagt, unter dem neuen Titel Allein unter Deutschen, eine Entdeckungsreise. Tuvia Tenenbaum sagt, dass er in Deutschland so viel Antisemitismus gesehen hat wie nirgendwo anders. Er sagt, es wird viel leichter sein, Frieden zwischen Israelis und Palästinensern und zwischen Arabern und Juden zu schließen, als den Judenhass des Deutschen auszumerzen. Verallgemeinere ich? Ja, tue ich. Tut mir leid, aber das ist es, was ich gesehen habe. Als ein Journalist vom Spiegel, den Tuvia Tenenbaum Ende Oktober in einem Hamburger Café traf, forderte Tenenbaum ihn auf, ihm endlich zuzustimmen, dass der Judenhass in Deutschland der Gegenwart der gleiche sei wie zu Zeiten Hitlers. Jetzt sagt er, wo der Journalist sein ganzes Buch gesehen hat, hält er das Ganze immer noch für eine sehr gewagte These. Und dass er seine Diagnose weiterhin für einen Irrtum hielte. Und darauf sagt Tenenbaum, sie geben es nicht zu, weil es zu schmerzhaft ist für sie. Und weil er auch in ihren Knochen steckt, der deutsche Antisemitismus. Also er ist überzeugt davon, dass der deutsche Antisemitismus immer noch in Deutschland besteht und sagt, es sind alles Nazis over there. Und ja, das hat sich, wie gesagt, auf seiner Entdeckungsreise seiner Meinung nach bestätigt. Er ist, wie gesagt, von Nord nach Süd, von Ost nach West gereist, in die Stadt, aufs Land, in die Kirchen und in die Kneipen. Und auf der Suche nach der deutschen Identität schreckt er vor keiner Begegnung zurück. interviewt Helmut Schmidt, Giovanni Di Lorenzo und Kai Diekmann. Er ist zu Gast in einem rechtsradikalen Club. Er begleitet linke Autonome auf 1. Mai-Demonstrationen. Er beobachtet die Biertrinkernation im WM-Sommer 2010. Er besucht Synagogen, die Konzentrationslager Dachau und Buchenwald, den Weltkirchentag, die Passionsspiele in Oberammergau. Er spricht mit Studenten und Professoren, mit Bankern und Industriellen, mit Politikern und Künstlern und so weiter und so fort. Also er hat sich wirklich quer durch alle gesellschaftlichen Schichten gestellt und immer wieder die gleichen drängenden Fragen gestellt. Wie ist es um den Nationalstolz der Deutschen bestellt? Wie gehen Sie mit der deutschen Vergangenheit, wie mit dem Antisemitismus um? Wie reflektiert und kritisch sind Sie dabei? Er nimmt an seinem sarkastischen, provokanten Reisebericht kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, uns den Spiegel vorzuhalten. Das Buch wird halt eben als unterhaltsam beschrieben. Ich habe bei Amazon kann man ins Buch hineinblicken. Da habe ich so ein paar Passagen gelesen und allein die einzelnen Titel, also die Titel der einzelnen Kapitel, die verraten schon, dass das wirklich, sag ich mal, auf witzige Art und Weise geschrieben ist, aber dass das, was er damit sagen will, die krasse Realität ist. Also er behauptet, dass das die krasse Realität ist. Ich meine, schon allein zu sagen, alle Deutschen sind Antisemiten, ist natürlich schon eine gewagte These, ja. Nee, das ist nicht nur eine gewagte These, damit entlarvt er sich natürlich schon als als Spaßclown, als Provokationsfreak und damit, glaube ich, hat er sich auch schon selber das Wasser abgegraben. Das heißt, Leute, die wirklich neugierig wären, werden allein durch so einen Satz natürlich abgeschreckt, dieses Buch überhaupt zu lesen. Ich habe den Artikel auch im Spiegel gelesen und denke, das wäre zum Beispiel, als würde man sagen, alle Katalanen sind geizig. Oder alle Briten sind kolonialistische, ja, Unterdrücker. Alle Amerikaner sind Folterer. Guantanamo. Alle Mexikaner haben einen riesigen Schnauzbart und schießen ständig mit Pistolen durch die Luft. Und so weiter und so weiter. Ich glaube, diesem Buch sollte man jetzt doch nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, meiner Meinung nach. Ist toll, dass du das gebracht hast und dass wir das thematisieren. Die Frage ist nur immer, Antisemitismus, das definiert jeder für sich selber. Es gibt einen objektiven Antisemitismus, den darf man nicht unterschätzen. Der existiert wirklich, wenn Leute behaupten, dass andere Menschen eine niedrigere Rasse wären und die müsse man deshalb vernichten oder bekämpfen oder ausgrenzen oder sonst was in Lager sperren. Sowas ist natürlich Antisemitismus. Alles andere ist natürlich gewagt, wenn man behauptet, jemand, der die Politik Israels kritisiert, wäre ein Antisemit. Da beginnt dann schon eben die Propagandalüge der militarisierten, hochmilitarisierten Kreise, die versuchen, ein Klima der Spannung aufrechtzuerhalten und die Leute gegeneinander zu hetzen. Ja, also leider scheint es so zu sein, dass er tatsächlich sich keinen Gefallen getan hat, weil das Thema ist natürlich leider hochaktuell. Natürlich gibt's Antisemitismus in Deutschland und nicht wenig, ne? Aber bei den anderen Sachen, was du auch erzählt hast, Victoria, da mit dem Spiegel-Reporter, ne? Wenn er dann sagt, sie können das nur nicht zugeben, weil das weh tut und so, da entlarvt er sich natürlich schon. Ja? Da kannst du natürlich dann nichts mehr dagegen sagen. Du bist Antisemit. Und mit solchen Geschichten tut er sich selber mit seinem eigentlich korrekten Ansinnen keinen Gefallen. Also er ist dann wahrscheinlich auch einer von denen, die damals den Günter Grass fertig gemacht haben. Ne? Oder einer von denen, wenn du zum Beispiel irgendwas kritisierst an der Politik vom Staat Israel heute in Palästina, dann entlarvt er dich sofort als Antisemiten. Ja? Auf diese Art und Weise kann man natürlich nicht argumentieren. Ne? Ja, schade. Ich würde sagen, der Ast, auf dem er sitzt, der ist abgesägt durch seine eigene Hand und er ist runtergekracht. Und Das Thema verdient so etwas nicht, würde ich sagen. Genau, und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch noch einen Artikel gelesen, in dem er sich darüber beschwert, dass er als Jude bezeichnet wurde. Aber weil, glaube ich, eine Reporterin geschrieben hat, der Jude Tenenbaum, da sagt er, niemals in meinem ganzen Leben werde ich akzeptieren, dass jemand mich der Jude Tenenbaum oder einen jüdischen Hysteriker nennt. Gut, Hysteriker ist sehr wertend, aber wie gesagt, diese Reporterin hat ihn nur den Juden Tenenbaum genannt. Und ja, er fragt, was ist das für ein Land, in dem man jemanden der Jude Tenenbaum nennen kann, ohne dass dies der Öffentlichkeit auffällt. Also ich finde, er übertreibt da schon sehr. Und das Problem ist halt, ich meine, vielleicht kommen wir ja gleich noch zu diesem einen Beispiel, in dem es, wie gesagt, noch Antisemitismus gibt. Und wir haben ja jetzt schon viele andere Beispiele auch in Deutschland gesehen, wo es immer noch besteht und der Nationalsozialismus immer noch, ja, wie gesagt, gelebt wird. Und das ist eben das Problem. Aber quasi zu verallgemeinern und zu sagen, alles Nazis over there, das finde ich auch ein bisschen zu hart. Ja, das ist auch dumm. Das ist nicht intelligent, so etwas zu sagen. Das Buch ist ja nicht eindeutig Satire. Er versucht ja wahrscheinlich also eine Gratwanderung zu machen zwischen vielleicht Gags auch, ne, verbalen Gags, und eben eine harte Realität in Angriff zu nehmen. Nur damit, wie ihr auch gesagt habt und wie wir wissen, er tut weder der Sache noch sich noch sonst jemandem einen Gefallen, sondern man winkt dann irgendwann ab und sagt, naja gut, soll er schreien? Es hat sowas von einer Zwanghaftigkeit an sich, die eben dumm ist, meiner Meinung nach. Ja, wenn er, wie gesagt, vorher sagt, dieser Spiegel-Reporter kann seinen Antisemitismus nicht zugeben oder zugeben, dass seine These korrekt ist, weil ihm das wehtut. Ne? Er begibt sich da auf diese psychoanalytische Ebene, aber dann, wenn man da weitermacht, dann braucht es sich ja keine Sorgen zu machen, wenn er als Hysteriker bezeichnet wird, weil nach der Psychoanalyse sind ja die Frauen hysterisch und die Männer sind obsessiv. Also man könnte ihn dann höchstens als Obsessiven bezeichnen mit seinem Thema. Das ist auch das Argument, das Ärzte gerne anbringen. Sobald du in der Psychiatrie bist, egal was du machst, das ist ein Anzeichen von deiner Krankheit. Zum Beispiel, wenn du protestierst, heißt es nur, er protestiert, wir müssen ihn ruhig stellen. Wenn du zu ruhig bist, dann heißt es nur, sehen Sie doch, der ist so ruhig, der ist teilnahmlos, er ist krank. Es gibt genug Filme, wo wir diese Szene gesehen haben. Gut, lassen wir diese Geschichte beiseite. Es bringt einfach nichts auf dieser Ebene. Aber ich glaube, was er versucht, ist zu provozieren. Und das ist ihm gelungen. Die Leute setzen sich noch einmal mit ihrem Antisemitismus auseinander. Und wenn wir tief in uns reingucken, dann müssen wir auch zugeben, wir sind selber voller, alle, und ich schließe mich da nicht aus, voller Vorurteile, voller schräger Ideen, voller, vielleicht auch voller Hass auf irgendwelche Leute, die wir denken, die wären schuld an unseren Problemen. Und das ist eben die Ebene, die dann auch benutzt wird von der Politik, um uns in eine Richtung zu drängen und politisch zu kanalisieren, vielleicht unsere hässlichen Gefühle, unseren Hass zu kanalisieren, in eine Richtung zu lenken. Das ist wahrscheinlich immer auch die Politisierung dieser Gefühle. Und wenn er das anspricht und meint, darüber sollen wir nachdenken, dann stimme ich der Sache eigentlich zu. Schöne alte Lied begleitet von... Du erzählst es? Okay, begleitet, ich sag's nochmal eben, von Friederike. Meiner Friederike? Huck. Und Sie hören jetzt ein Lied, das Sie alle kennen, aber Sie werden den Text nicht kennen, denn der stammt von einem anonymen Autor aus Berlin und dieser Text stark im Kabarett der Komiker im Briefschlitz, wohl in der Hoffnung, dass irgendwann einmal im Kabarett dieser Text gesungen würde. Hören Sie einfach mal hin. Ich muss heute an dich schreiben, mir ist das Herz so schwer. Ich muss zu Hause bleiben und lieb dich doch so sehr. Du sagst, du tust nur deine Pflicht, doch trösten kann mich das ja nicht. Du, ich warte hier, hier in der Laterne. Deine Lilli Marleen. dass ich still hier leide, weiß nur der Mond und ich. Ein Schien auf uns beide, jetzt scheint er nur auf mich. Mein Herz tut mir so bitter weh, wenn ich an der Laterne stehe. Ganz alleine, nur mit meinem eigenen Schatten. Deine Lily Marleen. Vielleicht fällst du in Russland, vielleicht in Afrika, doch irgendwo da fällst du, so willst dein Führer ja. Und wenn wir uns doch noch wiedersehen, oh möge die Laterne stehen. Lieber Gott, in einem anderen Deutschland. Deine Lily Marleen. Der Führer ist ein Schinder, das sehen wir hier genau. Zu Waisen macht er Kinder, zur Witwe jede Frau. Und wer an allem schuld ist, ja dem möchte ich an der Laterne sehen. Hängt ihn an die Laterne, deine Lily Marleen. Interessanter Effekt, ne? wenn die Menschen plötzlich diese vertrauten musikalischen ersten Klänge hören oder man sagt, wie ich es fast getan hätte, den Titel an, Lily Marleen, dann denken natürlich alle an die Originalversion. Und dann, was ist die Erfahrung, was passiert dann? Sie sind sehr einig, das Publikum mit mir, wenn ich es mache, ja. Weil eigentlich ist es ja noch stärker, ne? Es drückt ja mehr aus als nur diese reine Sehnsucht aller Soldaten. Es ist ja ein Soldatenlied gewesen. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 1. Dezember 2012. Herzlich willkommen zu den vermischten Katastrophen und kommentierten Meldungen hier im Niemandsland. Die erste Meldung kommt aus Katar. Katar, das wissen viele vielleicht nicht, ist ein milliardenschwerer, billionenschwerer Sponsor vom hiesigen Fußballclub FC Barça. Die Spieler tragen den Namen Katar auf ihren Trikots. Und jetzt muss man sich hier angucken, was für ein brutales, unterdrückerisches Regime in Katar eigentlich herrscht. Es ist nur ein kurzes Gedicht, doch weil Mohammed Al-Achami darin das Herrscherhaus von Katar kritisierte, hat ihn ein Gericht, in Katar natürlich, zu lebenslanger Haft verurteilt. Das muss man sich einmal vorstellen. Das Schicksal des 36-jährigen Poeten liegt nun ausgerechnet in den Händen des Emirs. Der Emir ist einer von diesen wohlgenährten, milliardenschweren Herrschaften, die mit ihren Privatjets durch die Welt reisen und Fußballclubs kaufen, Ölkonzerne kaufen und mit ihren Heerscharen von Haremsdamen, mit ihren Ehefrauen in die Kaufhäuser einfallen und da die Juwelierabteilungen leer kaufen. So ein Mensch ist das. Sie importiert all ihre Sachen aus dem Westen. Warum importiert sie nicht Gesetze und Freiheit? Mit diesen Versen endet ein Gedicht des Poeten Mohammed bin Rashid al-Dib al-Achami aus Katar. Und genau wegen dieses Gedichts hat ein Gericht in dem Golfstaat den Dichter am Donnerstag zu lebenslanger Haft verurteilt. Mit sie, das ist für jeden Katarer unschwer zu erkennen, meint Achami Scheicha Mossa, die Zweitfrau von Emir Scheich Hamad, die ihren Mann auf allen Auslandsreisen begleitet und mit ihren edlen Roben zu so etwas wie dem schönen Gesicht des Wüstenstaates avanciert ist. Für die unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagenden Richter hatte der Literat damit die Grenze des Erlaubten überschritten. Sie erkannten ihn für schuldig, den Emir beleidigt und zum Sturz seiner Herrschaft aufgerufen zu haben. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die engen Grenzen der Meinungsfreiheit in dem Golfemirat, mit dem unsere Herrschaften hier natürlich so herzlichen Kontakt pflegen und natürlich auch der FC Barcelona hier in der Stadt so ein herzliches, inniges Verhältnis hat. Zwar präsentieren sich Scheich Hamad und seine Gattin Mossa gerne als aufgeklärte Herrscher, die Kritik dulden und die Pressefreiheit fördern, doch nur bis zu einer bestimmten roten Linie. Diese wird vom Herrscherhaus vorgegeben und muss auch vom medialen Flaggschiff des Landes befolgt werden, dem Nachrichtensender Al Jazeera. In den vergangenen Monaten haben mehrere Redakteure und Moderatoren den Kanal verlassen, aus Protest gegen die Einmischung der Regierung in die redaktionelle Linie. Unter ihnen ist auch der langjährige Deutschlandkorrespondent des Senders, Aktam Suleiman. Die Journalisten warfen dem Regime vor, es ermögliche keine unabhängige Berichterstattung über die Aufstände in Bahrain und Syrien. In Bahrain habe Al Jazeera das verbündete Königshaus im Kampf gegen die Opposition einseitig unterstützt. In Syrien sei es umgekehrt. Hier verherrliche der Sender die Aufständischen gegen das Assad-Regime und vermittle ein einseitiges Bild der Lage im Land. So die Kritiker, die das Haus im Zorn verließen. Dieser Artikel, ein relativ langer Artikel, ist zu finden auf der Homepage, auf der Internetseite des Spiegel von heute, vom heutigen Samstag, dem 1. Dezember. Weitere Themen in der deutschen Presse. CDU-Politiker bremsen Diskussionen über Homosexuellenehe. Beim anstehenden Parteitag droht der CDU-Streit über die Homosexuellenehe. Eine Gruppe Parlamentarier fordert einen Gesetzesentwurf für die steuerliche Gleichstellung. Ein konservativer Kreisverband verlangt die Ablehnung. Führende Unionspolitiker warnen nun vor Schnellschüssen. Dann geht es um die neuen Hilfszahlungen. Merkel zeigt Verständnis für Frust über Griechenland. Angela Merkel geht in der Griechenland-Debatte in die Offensive. Gegenüber der Bild am Sonntag äußerte die Kanzlerin teilweises Verständnis für die Skepsis in Sachen Hilfszahlungen. Dennoch verteidigt sie die Milliardenhilfen. Unterstützung erhält Merkel von Ex-Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Genschmann. Dann geht es um den Kampf gegen Altersarmut. CDU scheut höhere Rente für ältere Mütter. Die CDU will Mütter im Rentenrecht besser stellen. Doch Frauen, die vor 1992 Kinder zur Welt gebracht haben, dürften davon kaum profitieren. Nach Informationen von Spiegel Online wird es bei dem anstehenden Parteitag dazu keinen eindeutigen Beschluss geben. Es droht nun neuer Streit. Berlin. Möglicher Patriot-Einsatz wird in Ramstein geleitet. Wenn deutsche Patriot-Raketen im türkischen Grenzgebiet zu Syrien zum Einsatz kommen, werden sie von Deutschland aus geleitet. Die Einsatzführung läge bei NATO-Offizieren im zuständigen Kommando in Ramstein, stellte die Allianz klar. Kritik an Wovereit. Außenminister Westerwelle hat dem Land Berlin vorgeworfen, zu wenig für den Schutz ausländischer Botschaften zu sorgen. Er forderte Bürgermeister Wovereit zum Handeln auf. Anlass ist der Übergriff auf die iranische Vertretung vor wenigen Tagen. Dann zum Thema Krieg in Afghanistan. Die Bundeswehr ist ja im Kriegseinsatz in Afghanistan seit vielen Jahren. Jetzt kommt hier die Meldung, jahrelang war Kunduz der gefährlichste Ort für die deutschen Soldaten in Afghanistan. Doch 2013 wird die Bundeswehr den Stützpunkt im Norden des Krisenlandes verlassen. Der Stützpunkt Kunduz soll geschlossen werden. Wer dann natürlich die Haschisch und die Opium und die Lieferungen für die Heroinindustrie absichern soll, das ist eine andere Frage. Ob die Amerikaner das wieder übernehmen, das wissen wir nicht. Okay, werfen wir einen Blick auf die anderen Presseorgane in Deutschland. Ich habe hier, Moment, auf meinem Monitor jetzt, ich gebe mal ein, die Taz. Die haben wir jetzt ein paar Wochen nicht mehr befragt. Schauen wir mal da rein, was die Taz am heutigen Samstag so thematisiert auf ihrer ersten Seite. Da geht's um HIV-Positiver über Welt-AIDS-Tag. Outings sind nicht zu empfehlen. Sven Hanselmann ist offen HIV-positiv und arbeitet als Krankenpfleger. Für ihn sei alles gut gegangen, sagt er. Doch HIV-Positive würden viel zu häufig nicht akzeptiert. Wir wissen natürlich im Moment auch, dass das Land Sachsen einen Zwangstest für AIDS fordert. Und das ist natürlich ein Verstoß gegen viele, viele in der Verfassung garantierter Rechte. Dann bringt die Taz einen Artikel über Slowenien. Krawall in Ljubljana. Im krisengeschüttelten Slowenien protestieren tausende Regierungsgegner. Gewaltsame Ausschreitungen überschatten die Wahl am Sonntag. Naja, wir wissen, wenn ein Presseorgan über Ausschreitungen schreibt, gewalttätige Ausschreitungen, dann ist natürlich für uns die Frage, was ist da passiert? Wir kennen das von hier. Sobald jemand sagt Ausschreitungen, dann klingt das natürlich erstmal interessant, aber letzten Endes ist das eine Frage der Perspektive, wer da was gemacht hat. Die junge Welt, heute Samstag, die linkskritische junge Welt, heute Samstag auf ihrer Internetseite. Moment, ich habe sie gerade reingeholt. Unser Beichtstuhl ist vorübergehend. Bringt zuerst einmal einen Beitrag zum Thema Bohrpause. Gorleben wird nicht weiter auf Tauglichkeit als mögliches Atommüllendlager untersucht. Natürlich nur bis zur Stimmabgabe für den Bundestag im September 2013. Aber so lange ist eben die Gefahr erstmal, wenn man das so nennen kann, abgewendet. Das Dann ein Thema, das alle großen Presseorgane heute thematisieren. Nach wie vor ist der Jubel über das UN-Votum. 65 Jahre nach dem Teilungsplan nimmt die Vollversammlung mit großer Mehrheit Palästina als Mitglied der Vereinten Nationen auf. Staatsgebiet wird natürlich immer weiter verkleinern. Palästina ist ab sofort ein Mitgliedstaat der Vereinten Nationen mit Beobachterstatus. Dafür hat sich die Mehrheit der 193 UN-Mitgliedstaaten am Donnerstag dieser Woche in New York ausgesprochen. In den besetzten palästinensischen Gebieten und im Gazastreifen feierten Tausende die Entscheidung. Israel drohte dagegen mit neuer Gewalt. Naja, was sollen die auch sonst tun? Sollen die Zucker werfen oder sollen die sich an einen Tisch setzen und verhandeln? Niemals. Dann eine Meldung zum Thema Innenministerkonferenz. Die befasst sich mit der Abwehr von Sinti und Roma sowie Plänen zur Zentralisierung des Verfassungsschutzes. Natürlich ein Thema nach den Nazimorden und nach dem, sagen wir mal, eklatanten Versagen der deutschen Geheimdienste bei der Aufklärung der Nazimorde um die NSU-Mörder, muss man sich fragen, was für eine Aufgabe hat der Verfassungsschutz eigentlich, beziehungsweise der deutsche Geheimdienst? Es soll auch wieder ein neues NPD-Verbot geprüft werden. Seit Monaten kämpfen Flüchtlinge in Deutschland mit Demonstrationen, Protestcamps und Hungerstreiks für ihre Forderungen nach der Abschaffung der Residenzpflicht und des Lagerzwangs sowie ein Abschiebestopp. Am vergangenen Wochenende trafen sich Vertreter der Flüchtlinge mit den Mitgliedern des Bundestagsinnenausschusses. Ohne Folgen, wie die Tagesordnung der am kommenden Mittwoch in Rostock beginnenden Innenministerkonferenz zeigt. Nur ein einziger der 45 Tagesordnungspunkte auf der dreitägigen Konferenz befasst sich überhaupt mit der Flüchtlingsthematik. Zynischerweise geht es dabei, so schreibt die Junge Welt in ihrer Ausgabe von heute, zynischerweise geht es dabei um die Verhinderung von Asylmissbrauch durch serbische und mazedonische Staatsangehörige. Gemeint sind Roma, sogenannte Zigeuner, die in den Balkanstaaten unter rassistischer Verfolgung und sozialer Ausgrenzung leiden. Nach dem Willen mehrerer Landesinnenminister soll das Bundesinnenministerium prüfen, ob Serbien, Mazedonien, Albanien, Montenegro und Bosnien-Herzegowina zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden können, damit Flüchtlinge aus diesen Ländern von vornherein vom regulären Asylverfahren ausgeschlossen werden können. Moskau. Als der sowjetische Partei- und Regierungschef Leonid Brezhnev vom Wunsch des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl hörte, Moskau zu besuchen, erlitt er einen tödlichen Herzanfall. Jetzt mache ich mal was Ungewöhnliches. Als letztes Presseorgan habe ich mal den Stern eingetippt. Mal gucken, Die Internetseite des Sterns ist natürlich immer ein bisschen verwirrend. Das ist ein Konglomerat an Werbung, an verwirrenden, sich immer wieder übereinander schiebenden neuen Werbebotschaften. Das Auge will da gar nicht richtig mitmachen. Aber manchmal, wenn man Glück hat, erwischt man auch eine journalistische Arbeit. Hier haben wir zum Beispiel Merkel. Merkel verteidigt teure Griechenlandhilfen, ist das Top-Thema. Kanzlerin in der Offensive, Angela Merkel räumt ein, die Skepsis vieler Bürger an den Griechenlandhilfen nachvollziehen zu können, bekräftigt aber gleichzeitig den von ihr eingeschlagenen Kurs. Das ist auch eine tolle rhetorische Sache bei den Politikern. Wir verstehen die Bürger, wir verstehen ihre Bedenken, aber wir machen, was wir wollen. Ja, zu diesem Thema Griechenland wäre natürlich jetzt gut, weil und aktuell, hochaktuell, sowieso immer, weil Griechenland in gewisser Weise die Zukunft, unsere Zukunft darstellt, ne, was dort im Moment abgeht, das werden wir morgen oder spätestens übermorgen auch hier erleben. Und jetzt hat also gerade die Troika ihren Bericht vorgelegt zu diesen sogenannten Hilfen für Griechenland. Und also in zwei Wochen soll jetzt dann die Euro-Gruppe beschließen, dass 44 Milliarden weiter bezahlt werden aus dem Rettungsprogramm. Und jetzt gestern hat auch der Bundestag zugestimmt mit großer Mehrheit, übrigens 470 Ja-Stimmen und nur 100 Nein-Stimmen. Also die ganz große Koalition von links bis rechts mit Ausnahme der Linken. Ne? Und also das ist interessant, diese eindeutige Mehrheit im Bundestag, obwohl die offizielle Linie, wenn man die Medien guckt, ja immer gegen ist, gegen die faulen Griechen. Ne? Immer noch der Tenor, den damals die Bild-Zeitung mit breiter Schlagzeile gebracht hat, verkauft doch eure Insel, ihr pleite Griechen. Ja? Und darum geht's eigentlich immer. Ne? Und trotzdem stimmt sie dann der nächsten Hilfe wieder zu. Ne? Eine Alternative wäre gewesen Schuldenschnitt, also ein Schuldenerlass. Ne? Dafür hatte der Internationale Währungsfonds plädiert. Aber das scheuen die Deutschen natürlich wie der Teufel das Weihwasser, weil dann würden ihre Banken auf Forderungen verzichten. Ja, nur, wir wollten ja eigentlich heute was über Griechenland sagen, Interview bringen mit zwei Vertreterinnen, eine aus Athen und die andere aus Irland, von diesen PIGS-Staaten. Und aber das machen wir dann nächstes Mal, weil offenbar heute keine Zeit mehr dafür ist. Aber jedenfalls, ich finde es hoch interessant und hoch wichtig, weil ich glaube wirklich, wo wir früher immer gesagt haben, die USA ist unsere Zukunft. Ja, da, was dort abspielt, das erwartet uns auch bald. Heute ist es Griechenland. Das Massenmedium macht das Massenmedium. Dann als weitere Meldung auf der Stern-Homepage das Gesicht von Seehofer, der CDU-Politiker. Seehofer steht vor dem Parteitag und will natürlich versuchen, die Homo-Debatte abzuwürgen. Ist ganz einfach gegen die gleichgeschlechtliche Gleichstellung von homosexuellen Paaren mit Mann und Frau. Thank you.

Pferd von Gaggenau. Von A nach B, von A nach B, von A nach B, der Liebe wegen. Von A nach B, von A nach B, von A nach B, der Liebe wegen. Von A nach B, von A nach B, von A nach B, der Liebe wegen, der Liebe. Ja, wir haben ja gerade noch über den Antisemitismus in Deutschland gesprochen. Passend dazu berichtete der Spiegel in der aktuellen Ausgabe auch über den saarländischen Stadtteil bzw. über die saarländische Stadt Völklingen und deren Stadtteil, der Hermann-Röchling-Höhe heißt. Der Stadtteil wurde schon vor 56 Jahren so genannt, und zwar nach dem Nazi-Verbrecher Hermann Röchling. Jetzt gibt es eine Diskussion darüber, und zwar gibt es Bewohner dieses Stadtteils, die für eine Umbenennung kämpfen, andere wiederum, die dafür kämpfen, dass es so bleibt. Und ja, es gab dann jetzt im Juni, sollte der Stadtrat darüber abstimmen, ob eben eine Umbenennung stattfindet oder nicht. Da kamen dann aber 150 aufgebrachte Bürger mit Plakaten, die, wo drauf geschrieben war, Hermann-Röchling-Höhe soll bleiben. Und somit wurde dann diese Umbenennung vertagt, also, oder beziehungsweise die Entscheidung, ob überhaupt eine Umbenennung stattfindet. Und ich habe ein Video des Süddeutschen Rundfunks gesehen, also eine Berichterstattung, und es war unglaublich, also da standen Kinder teilweise mit diesen Plakaten in der Hand. Dann wurden die Leute, die eben dafür gestimmt haben oder dafür gekämpft haben, dass die Umbenennung nicht stattfindet, also dass der Stadtteil weiterhin so heißt, die haben gesagt, ja, aber das ist doch ein Teil unserer Geschichte und sie müssen das auch mal von der und von der Seite sehen. Also klar sagen viele, der Hermann Röchling war ein Verbrecher, aber wenn er es nicht gewesen wäre, dann wäre es wer anders gewesen und man muss beide Seiten betrachten. Ein anderer wiederum ganz aufgebracht sagt zu der jungen Journalistin, wissen Sie überhaupt, was ein Verbrecher ist? Nein, das wissen Sie nicht, Sie sind viel zu jung. Das heißt, die Argumente, die die Leute gebracht haben, die waren nichts, also völlig schwachsinnig, ja. Und wie gesagt, dann ein Familienvater mit seinem Kind an seiner Seite, der dann halt gesagt hat, ja, wir können die Geschichte doch nicht aufbereiten, indem wir jetzt unseren Stadtteil umbenennen, und wir können dem Ganzen jetzt nicht mehr aus dem Weg gehen, und Hermann Röchling, der hat so viel getan und er hat sich dem System angepasst, er musste ja so handeln, aber dass er wirklich ein richtig übler Verbrecher war und Menschen unter schlimmsten Bedingungen hat arbeiten lassen. Und er war, wie gesagt, der Mann an Hitlers Seite. Also Er hat sich eben dafür eingesetzt, dass das Saargebiet kein jüdischer Naturschutzpark werde. Also, wie gesagt, er wurde ja verurteilt als Nazi-Verbrecher und er wurde halt so hochgelobt, weil er ein Unternehmer war, also ein sehr erfolgreicher Unternehmer seiner Zeit. Jetzt wäre es interessant, unseren Autoren Tenenbaum zu befragen. Ja, ich habe auch gerade dran gedacht. Passt ja. Also die Leute, die den Namen beibehalten wollen, das sind ja sicher Antisemiten. Aber die anderen, die für eine Umbenennung sind, wahrscheinlich auch. Weil die wollen ja nur deshalb den umbenennen, weil sie auf diese Art, falsche Art und Weise einen Schlussstrich ziehen wollen unter ihre Vergangenheit. Ne? Genau, aber in Wirklichkeit können sie es einfach nur nicht zugeben, ne? Und das schmerzt so sehr, ja. Ja, und es ist halt wirklich so, dass sich jetzt schon Vereine gegründet haben. Einmal natürlich der Verein dagegen, also gegen die Umbenennung, und der Verein für die Umbenennung. Und der Verein, der dafür ist, dass der Stadtteil umbenannt wird, da berichtet der Spiegel, dass die Mitglieder auf der Straße teilweise nicht mehr gegrüßt werden, dass Frauen im Turnverein angegiftet werden. Einer bekommt in manchen Kneipen kein Bier mehr ausgeschenkt. Und einer der Presse, der sogenannte Pressesprecher des Vereins, gegen die Umbenennung sagt, die jungen Leute sagen heute sogar Hermi, freut er sich. Und das findet er ganz süß. Deswegen heißt der Artikel des Spiegels Süßer Hermi. Jo, also es ist nicht die Regel, aber es ist ein Beispiel dafür, dass Nazi-Strukturen und antisemitisches Denken und Nazi-Denken immer noch verwurzelt sind in Deutschland, in der deutschen Bevölkerung. Das ist so. Werner, gute Nachricht. Ich habe mittlerweile auch das Archiv runtergeladen von einem Interview. Und ich denke, ohne weitere Umschweife werden wir da einfach einen längeren Ausschnitt senden und dann wirst du dazu etwas kommentieren. Bist du einverstanden? Ja, ja, gut. Okay. Es geht los. Werner als rasender Reporter unterwegs mit einem Interview. Ja, hallo, guten Tag. Ich sitze hier gerade in der Nähe von San Antonio und mit zwei jungen Frauen, die, wenn man in Pass reinguckt, steht da wahrscheinlich Deutsche drin, ne? Und die sind jetzt gerade diese Woche hier in Barcelona. Sie kommen aber nicht aus Deutschland. Vielleicht sagt ihr beide erstmal selber ganz kurz, wer ihr seid und woher, wo ihr wohnt. Ja? Okay, fängst du an, Barbara? Ja. Ich heiße Barbara, ich wohne in Dublin seit 30 Jahren. Habe also die Höhen und Tiefen der irischen Wirtschaft miterlebt. Als ich ankam 1982, ging es den Iren noch nicht sehr gut und viele wanderten aus. Dann kam der sogenannte keltische Tiger um die Jahrtausendwende, wo dann sehr schnell ganz viel Geld verdient wurde, von bestimmten Leuten natürlich, wie überall. Wo aber auch viele mitgeschwommen sind auf der Welle. Das hat sich hauptsächlich ausgewirkt im Ankauf von Immobilien in aller Welt. Der keltische Tiger ist dann leider gestorben, weil die Banken sich total verausgabt haben, die Immobilien nicht den Wert hatten, den die Leute dafür bezahlt haben. Und jetzt geht es wieder der Normalität zu, das heißt, es gibt viele Leute, die immer ärmer werden oder auch am Rand des Existenzminimums leben und sehr viele Auswanderer wieder. Okay, danke schön. Du kommst aus Dublin, du wohnst da seit 30 Jahren ungefähr. Ja? Und gehörst du dann, was machst du dort? Bist du Bankerin? Verdienst du so dein Geld? Lässt du dir vom Staat aus der Patsche helfen? Oder was machst du da so normalerweise tagsüber in Dublin? Ich habe Glück, ich arbeite im Goethe-Institut in Dublin in der Programmabteilung. Ich organisiere da kulturelle Veranstaltungen, was natürlich sehr interessant ist und vielseitig. Und man die Beziehung zu Deutschland hat, also Heimweh kommt nicht auf, bei mir jedenfalls. Und ich bekomme ja auch mein Gehalt aus Deutschland weiterhin bezahlt und ich denke, dass mein Job auch ziemlich sicher ist. hoffen wir, dass es auch so bleibt. Ja, dann geben wir das Mikro jetzt mal Renate. Hallo, ich bin die Renate Prull. Ich komme aus Athen, arbeite auch am Goethe-Institut und bin in Griechenland seit 1979. Das war eine Umbruchphase damals in diesem Land. Wir haben 81 eine sozialistische, sogenannte, meiner Meinung nach sozialistische Regierung bekommen, die dann eigentlich für einen großen Aufbruch und Umbruch gesorgt hat, auch für ein richtiges wirtschaftliches Wirtschaftsvolumen mit sehr viel Investitionen. Das Bild, was Barbara gerade eben beschrieben hat, für Irland kann man eigentlich für Griechenland auch so stehen lassen. Es wurden unglaublich viele Wohnungen gebaut, unheimlich viel Geld in Wohnungsbau und Immobilien investiert. Die Leute bekamen unglaublich einfach Darlehen, haben also gekauft und gekauft und gekauft, aber es war eben alles Plastikgeld und dem Plastikgeld stand eigentlich kein echter Wert gegenüber. Meine Situation persönlich ist die, dass ich auch dadurch, dass ich fürs Goethe-Institut arbeite und noch einen alten Vertrag habe, ein deutsches Gehalt habe, was auch noch nicht gekürzt worden ist. Und das, was man hier so beobachten kann, was ich hier auch die paar Tage, die wir jetzt in Spanien sind, was ich so sehe, im Gespräch mit Kollegen auch sehe, wie es in Irland aussieht und auch Informationen habe aus den anderen Krisenländern, das sind die Bilder ziemlich ähnlich. Ja, soweit erstmal. Okay, dankeschön. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr bekommt wahrscheinlich schon eine leichte Idee, worum es geht jetzt in den nächsten Minuten. Beide arbeiten bei Goethe im Ausland, in Athen und in Dublin. Und ja, lang ist es her, wo Goethe gesagt hat, das Land der Griechen mit der Seele suchend und so. Jetzt umgekehrt, wenn man die Griechen fragt, denken die wahrscheinlich nicht zuerst an Goethe, sondern an Frau Merkel. Ne? Und dann, also haben wir jetzt Vertreterinnen aus zwei von diesen Staaten, Portugal, früher Irland, heute gehört tendenziell Italien auch schon dazu, zu dem I, G für Griechenland und S für Spain. Also das soll unser Thema sein. Ich will mal anfangen und jetzt nicht einen Griechen, sondern einen Deutschen zitieren. Der hat gesagt, deutscherseits kann da nichts unternommen werden. Wir können uns nicht übermäßig um den Hunger der Griechen kümmern. Das ist ein Unglück, mit dem auch noch andere Leute zu tun haben. Also wie gesagt, ein Deutscher, nicht eine Deutsche, also nicht Frau Merkel. Und sagt dann auch noch, vielleicht ist es gut so, gewisse Nationen müssen eben dezimiert werden. Aber selbst wenn es nicht so wäre, da lässt sich einfach nichts tun. Wenn die Menschheit zum Hungertod verurteilt ist, ist es doch klar. Und jetzt kann man Schluss ziehen, wer das gesagt hat. Unsere beiden Völker werden die letzten sein, die sterben. Das hat dieser Deutsche gesagt zu einem Italiener während des Krieges, ja, nämlich Göring. Gut, in einer anderen Sendung vor kurzem bei Niemandsland habe ich gesagt, einer der Vorgänger von Merkel war ja Adolf Hitler. Waren doch beide Kanzler oder Kanzlerin, ne? Reichskanzler, Bundeskanzlerin. Und also in der Tat, nicht nur in bei Protestkundgebungen in Athen, sondern auch, wie man jetzt gesehen hat, beim letzten Besuch von Merkel in Lissabon, sieht man Merkel, Konterfei, Name und ein Hakenkreuz daneben. Was würdest du sagen, Renate, gibt's da Parallelen zu dieser Zeit, zu heute? Natürlich heute alles demokratisch, aber irgendwie scheint doch auch ein bisschen das Gleiche dahinter zu stecken. Ne? Die Nazis haben damals Griechenland überfallen, aus strategischen, aber auch aus ganz handfesten ökonomischen Interessen. Und auf dieser Ebene ist es doch eigentlich vergleichbar. Na, generell ist diese ganze Krise vergleichbar mit der Zeit der Weimarer Republik, wenn man das mal so sehen will, und dem Aufkommen des Faschismus in Deutschland. Die Möglichkeiten, die existiert haben, damit Faschismus überhaupt hochkommen konnte und greifen konnte, waren eigentlich auch erstmal wirtschaftliche Gründe und wirtschaftlich gegeben. Dasselbe sehen wir in Griechenland auch. Wir haben, je stärker oder je länger die Krise dauert und je mehr Schichten davon angegriffen werden und gebeutelt werden, desto stärker entwickeln sich rechtsextreme Kräfte in Griechenland. Und zwar so stark, dass eigentlich rechte Kräfte auch im Parlament vertreten sind, die nach außen erstmal Nationalisten zu sein scheinen. Dahinter verbirgt sich aber Nationalisten im Sinne von, wir sind für Griechenland, wir wollen was für unser Land tun, wir wollen was für Griechenland tun. Dahinter verbirgt sich aber mehr oder weniger eine Organisation, die keine richtige Parteistruktur hat und ein Sammelsurium ist von unterschiedlichen Leuten, unterschiedlicher Herkunft und meistens eigentlich aus sozial schwächeren Gruppen, die auch eigentlich so einen Hintergrund in der Kriminalität haben. Der Parteiführer, der Michael Yolakos, ist zum Beispiel einer der großen Bordellbesitzer in Piräus, und die Frauen, die dort arbeiten, sind ausschließlich Ausländerinnen, und es sind genau die Leute, die eigentlich die Gruppe als Gruppe und die Partei als Partei angreift. Dadurch, dass sie aber jetzt zum Beispiel im Parlament sitzen und eine Parlamentsimmunität genießen, sind bestimmte Prozesse, die gegen die eingeleitet worden sind, bevor die ins Parlament gekommen sind, sind gegen die nicht mehr durchführbar und sind eingefroren. Das ist ein riesengroßes Problem, denn die werden immer stärker und beeinflussen eigentlich auch durch ihr massives Auftreten in bestimmten Stadtteilen das Bild. Da gibt es eine große Gegenbewegung gegen diese Gruppen, aber ich weiß nicht, wie sich das noch entwickeln wird. Das ist ein Punkt, das ist das, was jetzt ist. Das, was du hast gesagt, also Merkel wird oft charakterisiert mit irgendeinem Hakenkreuz oder einer SS-Uniform. Das passiert eigentlich relativ, also wenn ich das so sehe, in bestimmten Cartoons von manchen Zeitungen. Ganz generell wird sie nicht so dargestellt. Man sieht aber zum Beispiel, als davon gesprochen wurde, dass die Troika nach Griechenland kommen soll und diese ganzen Wirtschaftsmaßnahmen überprüfen soll und kontrollieren sollte, da wurde schon davon gesprochen, dass wir hier wohl zum neuen Protektorat Deutschlands werden sollen als Griechen. Und da gab es natürlich schon Missstimmung. Missstimmung gibt es überhaupt in Griechenland auch aufgrund der Vergangenheit Griechenlands. Wir haben eigentlich ganz viele Reparationsgelder, die eigentlich Griechenland hätte bezahlt werden müssen, nach dem Zweiten Weltkrieg nicht bekommen. Der ganze Goldschatz, den haben sie, der ist in deutscher Hand gelandet, dieses Landes. Und die Griechen sagen natürlich zu Recht, wenn das alles zurückbezahlt worden wäre, wie es eigentlich gedacht, wie es eigentlich hätte sein müssen, hätten wir hier überhaupt gar keine Schulden mehr. Das ist also so generell jetzt mal die Situation zu der Frage nach der Vergangenheitsgeschichte und der Vergangenheitssituation. Gut, und dann muss man natürlich sagen, und Merkel steht für eine bestimmte Politik, das ist meiner Meinung nach ein Fehler, genauso wie man das nicht personifizieren kann, Merkel macht und Samaras macht, muss man im Grunde genommen sagen, es sind Parteien, es sind Banken, es ist ein ganzes Konglomerat von Faktoren, die bei dieser Situation zusammenwirken. Das darf man nicht übersehen, das kann man nicht personifizieren. Ja, also teilweise bin ich einverstanden damit, mit diesem Nicht-Personifizieren. Aber gut, das ist genau der Punkt, weil eben alle Politiker, und natürlich nicht nur die Merkel, sondern hier und in Portugal und in Griechenland auch, alle Politiker haben sich eben diesem Diktat unterworfen, ja. Und es sind einzelne Personen und einzelne Parteien, haben also darauf verzichtet, die Rolle zu spielen, die eigentlich einem Politiker zukommen sollte, oder dem Staat, sagen wir mal, ne? Aber der Staat ist ja so betrachtet dabei, sich aufzulösen, ja. Und das kann man ja hören, wie wir es hier schon von Zapatero gehört haben und natürlich später auch von Rajoy und auch von dem katalanischen Ministerpräsidenten, dass die halt sagen, ja, es tut uns sehr leid, wir machen das nicht gerne, aber wir müssen das machen. Ja, wie wenn es keine andere Wahl gibt. Ja, und das ein Interview, das Werner geführt hat. Werner, erzähl noch mal kurz, wer die beiden Damen waren. Gib noch ein kurzes Resümee des Interviews. Das war nur ein Teil eines längeren Interviews. Ja, also das geht dann noch vielleicht so, weiß jetzt nicht mehr genau, so 20, 25 Minuten. Aber wie gesagt, dann machen wir den Rest das nächste Mal. Oder ja. Welche Idee hattest du? Ne? Wir werden das Interview in Teilen natürlich senden. Wir werden versuchen, alles zu bringen und dann auch einen eigenen Podcast zu machen und den in den Niemandsland-Blog stellen. Und dann kann jeder sich dieses Interview anhören oder runterladen im Ganzen. Das werden wir machen, die nächsten Tage, beziehungsweise die nächste Woche wird das wohl da sein. Ja, wir müssen gleich raus. Gibt's noch was Kulturelles kurz zu vermelden? Victoria, hast du noch etwas zu sagen? Du hattest vorhin, glaube ich, über Filme gesprochen. Genau, kurz. Vielleicht noch einen ganz kurzen Filmtipp. Und zwar hattest du, Werner, glaube ich, schon vor 2 Wochen diese Filmreihe Das Kino in Zeiten der Krise erwähnt. Und zwar in der Filmoteca de Catalunya. Genau, da wird heute und morgen noch ein Film gezeigt, und zwar heute um 16.30 Uhr und morgen um 17 Uhr. Der große Ausverkauf von Florian Opitz. Der große Ausverkauf dokumentiert die Folgen der Privatisierung der Grundversorgung für die einzelnen Menschen. Als Beispiel dienen 4 Fälle in 4 Bereichen auf 4 Kontinenten. Ein britischer Lokführer kritisiert die negativen Konsequenzen der Privatisierung des Schienennetzes in Bezug auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit. Eine philippinische Mutter kämpft um das Überleben ihres nierenkranken Sohnes. Ein südafrikanischer Aktivist schließt Leute, denen die Stromversorgung gekappt wurde, weil sie ihre Rechnungen nicht bezahlen konnten, wieder ans Netz an. Die Bürger der Stadt Cochabamba, Bolivien, setzen sich gegen die Privatisierung der Wasserversorgung zur Wehr. Genau, dieser Film wird, wie gesagt, heute in der Filmoteca de Catalunya um 16.30 Uhr gezeigt. Und auf Deutsch mit spanischen Untertiteln für 4 € und ermäßigt 2 €. Was auch noch zu Ende geht, beziehungsweise heute ist der letzte Tag, nochmal dran erinnern an die Horror Vision Spanish Trash Film Weekend mit Bammel. Heute ist der letzte Tag im Auditorio Les Bases, Teide Nummer 20 bei der U-Bahn-Station Villa Pessina, die Linie 6. Und hatten wir nicht vor kurzem auch geredet über den neuen Film von Costa Gavras, El Capital? Ja, hast du den El gesehen? Capital. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich bin sehr gespannt. Ich habe verschiedene Kritiken gelesen und ich fürchte, der ist unheimlich gut. Ich freue mich auch drauf. Nee, also ich werde mir ihn auch angucken, aber nicht alle Kritiken waren so eindeutig positiv, ja. Also zum Beispiel der Carlos Boyero in El País, der stellte nicht so gut dar, bezieht sich auch auf Michael Moore. Aber El País ist Michael Moore feindlich, die machen den Michael Moore regelmäßig total runter. Ja, das ist, also hat in El País Tradition. Also zu dem Michael Moore Film Kapitalismo, una historia de amor, sagt er ja, kritisiert er auch ein bisschen und sagt, das sei irgendwie so wie Kindern, wie man das Kindern präsentieren würde. Aber ich wäre da vorsichtig, weil so was man hört über das Informationsniveau der US-Bevölkerung, muss man denn vielleicht das so darstellen, ne? Sonst begreifen die das gar nicht. Ja, und das Bosheitsniveau der El País-Kritiker muss man auch in Rechnung stellen. Ja. Diese Leute liefern regelmäßig fiese Kritiken gegen fortschrittliche Filme, das ist jetzt bekannt. Zu diesem neuen Cameras-Film sagt er, er bringt es zwar nicht als Komödie, aber doch so ein bisschen komödische, Komödienelemente mit drin und vergleicht es also deshalb mit dem Michael Moore. Aber gut, vielleicht muss das jetzt dann auch so hier sein. Vielleicht ist das europäische Publikum inzwischen gleich verblödet wie das US-Publikum. Also ich werde mir den auf jeden Fall angucken. Jo, ich auch. Und vielleicht können wir nächste Woche schon darüber berichten. Nächste Woche wird ja ein langes Wochenende sein. Ich weiß nicht, ja, genau. Victoria, ob du das auch wahrnehmen wirst. Da ist der Donnerstag ein Feiertag. Der Freitag ist dann Puente, also überbrückt. Und dann geht's also von Mittwochabend bis Montagmorgen. Ist praktisch frei. Und da machen wir dann Programm an der Maria unbefleckter Empfängnis. An dem Tag sollen wir arbeiten, hier am Samstag. Aber du kannst kommen. An dem Tag wird gearbeitet, Werner. Wir werden an diesem Tag hier eine Putzaktion in Contrabanda machen. Hätte Maria nächste Woche Samstag. Wäre uns das erspart geblieben. Gut. Tschüss, Victoria. Tschüss und ich wünsche allen einen schönen ersten Adventmorgen. Danke. Werner? Tschüss und nicht vergessen, heute Abend 20 Uhr Barca spielt gegen Athletic Bilbao und anschließend Real Madrid gegen Atletico Madrid, obwohl als Barca-Fan wünsche ich ausnahmsweise, dass Real Madrid gewinnt, weil dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Mourinho noch länger bei Real Madrid bleibt und das ist, was Barca interessieren muss. Dann ist das Chaos garantiert für lange Zeit. Jo, schönes Wochenende. Tschüss. Wir verabschieden uns. Die heutige Sendung wird etwa Montag im Podcast sein unter www.niemandsland.contrabanda.org und dann nächste Woche zweimal wiederholt, bis es nächsten Samstag wieder heißt, yo, hier ist Niemandsland. Tschüss, adeo, ein wunderschönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg. Entlang der Gassen, zu den Rheinterrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik, wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen, wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen. An Tagen wie diesen wünscht man sich schon für heute. Wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Komm, ich trag dich.